does. Boom. Deiran is crouched down. It was shocking to all of us. My initial reaction was just shocked. No, no, no, no, please. No, no, no, no. Please. It is not us. Vier Schüsse in Missoula. Der Tod des Schülers Deiran D. Feature von Tom Schimek. Ladies and gentlemen, it is our pleasure to welcome you to Missoula. Arrival time is 12:35 p.m. Please know that there has been a one-hour time change. For your continued safety, as well as safety for those around you, please keep your seatbelts on until you see the seatbelt sign has been turned off. Missoula, Montana. Ein Städtchen im Nordwesten der USA. Knapp 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Am Rande der Rocky Mountains. In einem Tal, das vor vielen tausend Jahren von einem Gletschersee flachgedrückt wurde. Das Wetter ist dem in Hamburg gar nicht unähnlich. Der Name Missoula stammt aus der Sprache der Sälisch, der Ureinwohner, bedeutet Ort des gefrorenen Wassers. Der Tatort sieht bei Tageslicht nicht aus wie ein Tatort. Eher wie die klassische amerikanische Vorstadtidylle. Grasgrundstücke ohne Zäune oder Mauern. Gute Mittelklasse. Der Deer Canyon Court ist eine kurze Sackgasse. Vor Nummer 2607 der typische Briefkasten mit klappbarem Pfeil. Die betonierte Einfahrt, eingefasst mit Kies, führt zur Doppelgarage. Rechts der obligatorische Basketballkorb. Das Haus, gehobener Standard. Farbe, grau. 160 Quadratmeter Wohnfläche. 4 Schlafzimmer, 3 Bäder, zentrale Kühlung und Heizung, Whirlpool, Kamin, Keller. Blick auf die Berge. Schätzwert $400,000. Deiran was murdered, and there's no doubt about that. This is just a tragic, tragic situation where a young man has died. Man habe es sich gemütlich machen wollen, sagt Marcus Karma, als er am nächsten Morgen auf der Polizeistation verhört wird, bekleidet mit Schlafanzug, Hose und T-Shirt. Karma, damals 29, bewohnt mit seiner Lebensgefährtin Janelle Pflager und dem 10 Monate alten Sohn Finn die Hausnummer 2607.